Hallo, guten Tag. Ich heiße Mustafa Aydın. Ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und möchte mit Ihnen dieses Gespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Schneider. Petra Schneider. Frau Schneider, könnten Sie Ihren Nach- und Vornamen langsam buchstabieren? Ja, der Vorname Petra, Petra, dann Schneider, Schneider. Schneider. Danke schön, sehr gut. Und wie alt sind Sie, Frau Schneider? Ich bin 48 Jahre alt. 45. Wann sind Sie genau geboren? Am 24. November 1977. 24. November 1900. 77. Und wie groß sind Sie? 1,69 Meter. 69. Wie viel wiegen Sie? 66 Kilo. 66 Kilo. Okay, ich möchte wiederholen. Sie sind am 24. November 1977 geboren. Ja. Okay, danke. Und was führt Sie zu uns heute, Frau Schneider? Ja, ich habe seit 2 Tagen Fieber und Schüttelfrost und ich bin müde und schlapp. Und ich habe auch etwas Luftnot beim Treppensteigen. Sobald ich mich etwas anstrenge, habe ich Luftnot. Ja, und ich habe Schmerzen im Rücken, so unterhalb des Schulterblattes, rechts am Rücken habe ich Schmerzen. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie seit 2 Tagen Fieber haben, oder? Ja. Seit 2 Tagen, okay. Sie haben gleichzeitig auch Schmerzen in den Rücken und zwischen Schulterblatt. Ja, mehr auf der rechten Seite, unterhalb der Schulter, also Ah, rechte etwas Seite. tiefer als die Schulter. Da tut es am meisten weh, ja. Auf der Seitenseite. Hatten Sie früher eine Beschwerden? Nein. Okay. Wie sind Schmerzen? Ja, Sie haben gesagt, dass Sie Luftnot beim Treppensteigen, ha? Ja, also da Seit muss ich wann? dann ja auch seit 2 Tagen, seitdem ich das Fieber habe. Und Okay. ich bin auch Haben etwas. Sie Brustschmerzen? Nein, Brustschmerzen nicht, aber ich habe Husten. Husten. Und husten Sie trocken oder mit dem Auswurf? Ne, ich habe schleimig ist das. Schleimig. Ja. Und haben Sie Farbeveränderung im Auswurf bemerkt, zum Beispiel rote Ja, es oder ist so ein bisschen braunliche? bräunlich, braun. Bräunlich. Braun. Ah, okay. Bräunliche. Okay. Gibt es jemand, der ähnliche Beschwerden hat Nein. in diesem Kreis, in Ihrem Kreis? Okay. Und Sie haben gesagt, ja, Luftnot beim Treppensteigen und Schmerzen im Rücken. Haben Sie Schmerzen beim Einatmen? Etwas. Etwas, aber nicht so stark. Es ist mehr so ein Dauerschmerz im Rücken. Dauerschmerzen. Haben Sie Fieber gemessen? Ja. Was war die Hoch? 39,2. 2,2. Was haben Sie dagegen gemacht? Bis jetzt noch nicht. Ich komme jetzt Okay. zu Ihnen, damit Sie Ja. das untersuchen. Ja, es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben, aber machen Sie keine Sorge. Und wir werden diese Ursache finden. Okay. Und Frau Schneider, Schmerzen haben Sie gesagt, ja. Haben Sie geschwollene Bein bemerkt, oder? Nein. Geschwollene Beine habe ich nicht. Haben Sie andere Beschwerden, die gleichzeitig aufgetreten sind? Ja, ich schwitze sehr stark und habe Schüttelfrost, das habe ich ja schon gesagt. Und Husten habe ich eben. Dann habe ich so bemerkt, dass mein Wasserlassen ist auch nicht so gut. Ich habe manchmal Brennen beim Wasserlassen und der Urin, der riecht ziemlich stark. Normalerweise riecht mein Urin nicht so. Riecht stark. Aber trinken Sie ausreichend Wasser? Ja, das glaube ich schon. Okay, brennen. Aber seit wann haben Sie brennende Schmerzen beim Wasserlassen bemerkt? Ja, auch so seit 2 Tagen jetzt. Seit 2 Tagen. Und dann wie ist Ihr Appetit? Jetzt nicht gut. Mit dem Fieber ist er nicht gut. Okay. Und dann könnten Sie schlafen? Könnten Sie, ja, schlafen Sie gut? Also normalerweise kann ich ganz gut schlafen, aber seitdem ich jetzt das Fieber habe, auch die letzte Nacht war nicht so gut. Da habe ich so stark geschwitzt. Und das war nicht so gut. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ich habe mein Gewicht gehalten. Okay, sehr gut. Und dann haben Sie in letzter Zeit erkältet? Erkältung? Nee. Ja, okay. Nein, Erkältung hatte ich nicht. Okay. Ich möchte zusammenfassen. Seit 2 Tagen haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Luftnot beim Treppensteigen und Schmerzen in den Rücken zwischen auf der rechten Seite, Schulterblätter und Husten mit schleimig und bräunlicher und haben Sie auch Schwitzen und brennende Schmerzen beim Wasserlassen und Ihre Urin riecht sehr stark. Ja. Wie ist Ihr Urinfarbe? Also trüb, mehr trüb, nicht so klar wie sonst. Haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr? Kann ich nicht sagen, habe ich seitdem nicht gehabt. Okay. Und dann müssen Sie häufig zur Toilette gehen? Ja, Wasser lassen, ein bisschen Wasser. häufiger als sonst. Häufiger als sonst. Wie ist die Urinmenge? Kann ich nicht sagen, habe ich nicht beobachtet. Ich verstehe. Und dann haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, ich habe erhöhte Cholesterinwerte, Blutfette sind erhöht und Cholesterin. Dann habe ich Seit eine wann? vergrößerte Schilddrüse. Da sind 2 Knoten auf der rechten Seite. Das muss auch immer kontrolliert werden. Das habe ich auch jetzt seit einigen Jahren schon, bestimmt schon 10 Jahre. Und dann habe ich auch Gallensteine. Das ist vor 2 Jahren entdeckt worden. Da hatte ich eine Gallenblasenentzündung und man hat mir geraten, ich soll das operieren lassen. Aber das habe ich bisher nicht gemacht. Ich möchte mich nicht so gerne operieren lassen. Also das ist. Aber das muss ein bisschen unangenehm sein, ha? Ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles von der Gallenblase kommt, die Beschwerden. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich weiß es nicht. Also ich habe die Gallensteine noch und wie gesagt, die Ärzte möchten gerne, dass das operiert wird, aber ich möchte noch abwarten. Haben Sie Durchfall? Nein. Wie sieht Ihr Stuhl aus? Der dünner Da ist mir nichts, oder nein, da ist mir nichts hell? aufgefallen. Da ist mir Okay. nichts aufgefallen, nein. Und dann haben Sie andere Vorerkrankungen? Bluthochdruck, Nein, das nein, habe ich Herzrhythmus? nicht, habe ich nicht. Okay. Und wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind, da war ich 10 Jahre alt, da wurde ich an den Manteln operiert. Und im Alter von, als ich 30 Jahre alt war, Da hatte ich einen Sturz auf der Treppe und da habe ich mir den linken Unterschenkel gebrochen. Beide Unterschenkelknochen, also Beide. Wadenbein Oh. und Schienbein, musste operiert werden. Ja. Ja, und Ist vor einem Jahr wurde meine Gebärmutter entfernt, Warum? weil ich viele Myome hatte. Mioma. Und das war schon ziemlich ausgeprägt. Und dann hat man die Gebärmutter entfernt. Das war vor einem Jahr. Ja. Und dann andere Operation. Sonst nichts. Das war genug, ha? Okay. Aber nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, für die Schilddrüse nehme ich ein, das Mittel. Wollen Sie wissen, wie das heißt? Troxin, Nein, Eutyrox. Ötrox, ja. Eutyrox, eine morgens. Wie viel Mikrogramm? Da steht Gleiche 50 Dosis? hinter. 50. 50, okay. Ja. Einmal morgens, ja? Ja, und Und an. dann nehme ich noch zum Senken von Cholesterin, Ezetimib heißt das. Ezetimib. ECT, was haben Sie gesagt? Ezetimib. Soll ich das buchstabieren? Ja. Das schreibt sich E, dann Z, I, T, I, M, I, B. Ezetimib. ECTMIP. Ja, da nehme ich eine Ah. Tablette morgens von. Dahinter steht 10. Das ist, glaube ich, die Stärke von dem Mittel. ECTMIP Und dann einmal. nehme ich Okay. zusätzlich noch Rosuvastatin. Rosuvastatin. Rosuvastatin. Ja, das nehme ich auch noch. Eine morgens, dahinter steht 20. 20 Milligramm morgen. Und andere? Nein, sonst nichts. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergie bekannt? Nein, Allergien habe ich nicht. Unverträglichkeit? Haben Sie Unverträglichkeit? Nein. Okay. Frau Schneider, sind Sie in den Wechseljahren, oder? Nein, noch nicht, noch nicht. Meine Okay. Periode ist noch regelmäßig. Regelmäßig. Okay. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt? Ja, einmal pro Jahr. Rauchen Sie? Ja, ich rauche 10 Zigaretten pro Tag, so seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, so am Wochenende mal ein Glas Wein, zwei Glas Wein, also maximal zwei Glas Wein pro Woche. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Konsumieren Sie irgendwelche Drogen? Nein. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann zusammen. Haben Sie Kinder? Zwei Kinder, eine Tochter, 18 Jahre alt und Gesunder? ah ja, ein Gott Sohn, sei der ist Dank. 16 Jahre alt. Die sind beide gesund. Gott sei Dank, okay. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Ja, der Vater ist 79 Jahre alt. Der hat hohen Blutdruck und eine Herzklappe, die ist nicht in Ordnung. Das ist diese Herzklappe, hat er mir erklärt, die von Herzklappe ersetzt. eine Herzklappe, die schließt nicht richtig. Ja, kann man sagen, ja, ihr Vater Herzklappe funktioniert nicht gut und deswegen Insuffizienz kann man sagen, vielleicht. Ja? Also das ist die Herzklappe, der hat er mir erklärt, die aus der Herzkammer in die Hauptschlagader geht. Ja. Die Herzklappe. Und die schließt nicht richtig. Wie kann man sagen, Herzklappe Insuffizienz? Ich kenne das Wort nicht, Okay. Insuffizienz. Also die schließt nicht richtig. Okay, Ne? braucht er eine Normalerweise Operation? schließt sie sich wohl immer gut, aber die schließt sich nicht richtig und das belastet sein Herz. Ja, Und sehr das muss ja unangenehm. immer kontrolliert werden, aber im Augenblick wird das immer nur kontrolliert. Und er nimmt auch Medikamente ein, aber ich kenne die nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, und dann meine Mutter, die ist auch 79 Jahre alt, die hatte vor 5 Jahren Darmkrebs. Vor 5 Jahren Es wurde sie tut mir leid. operiert und bekam auch noch anschließend Chemotherapie. Aber bisher sind die Untersuchungen gut verlaufen. Sehr gut, Gott Und sei sie Dank. hat auch noch Alterszucker. Und dann Alterszucker. Alterszucker, ja. Also erst vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ist der entdeckt worden, der Zucker. Dann habe ich noch eine Schwester, die ist 47 Jahre alt, die hatte vor einem Jahr eine Gallenblasenoperation. Sieben und wie alt sie ist sie? 47. Okay, Gallenblasenoperation. Ja. Und dann Frau Schneider, ich wollte ein paar noch Fragen stellen. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie Husten und mit dem Auswurf haben. Bei ihr wurde schon mal eine Sinusitis festgestellt. Was ist eine Sinusitis? Sinusitis, das heißt Entzündung der Gesichtknochen hier. Nein, das habe ich noch nie gehabt. Okay. Und dann haben Sie keine Übelkeit, keine Erbrochen? Sind Sie Nein, übel? Übelkeit, Erbrechen habe ich nicht. Aber eben Okay. wenig Appetit. Das hängt mit dem Fieber zusammen, glaube ich. Ja, gibt es einen Auslöser für Ihre Beschwerden? Ich weiß es nicht. Erinnern Sie daran? Oder was verbessert oder verschlechtert Ihre Beschwerden? Also ich kann mich schlecht anstrengen, körperlich ist schlecht, weil da bekomme ich schnell Luftnot und ich bin ja auch ziemlich müde von dem Fieber und schlapp. Also ich verhalte mich lieber ruhig. Ja, ich verstehe. Okay. Waren Sie schon mal ohnmächtig? Nein. Okay, Frau Schneider. Haben Sie noch andere Fragen? Ja, ich frage mich natürlich, was kann das sein? Weil sowas habe ich ja noch nie gehabt. Aber Sie werden das, denke ich, jetzt feststellen durch Untersuchungen. Ja, Frau Schneider, ich vermute, dass Sie eine Entzündung in der Lunge haben. Oh. Und dann, ja, aber ich würde gerne eine Urinuntersuchung durchführen und auch, ob Sie gleichzeitig eine Urininfektion haben oder nicht. Und dann körperlich untersuchen, ich möchte Sie körperlich untersuchen und Blut abnehmen, damit wir im Blut sehen können, ob Sie Entzündung haben oder nicht. Und Okay, das können wir so machen. Gut. Röntgen auch möchte ich durchführen. Ja, prima. Dann können wir das so machen. Dann haben Sie jetzt etwas Zeit, sich vorzubereiten wieder für unser Gespräch. Ja? Was war der Fall? Ja, Sie müssen sich vorbereiten. Sie müssen jetzt zum Okay. Beispiel sagen, was heißt Appetitlosigkeit in Ja, der Fachsprache, diese genau. ganzen Dinge, dass Sie sich das vielleicht etwas zurechtlegen. Die Medikamente nochmal, die Operationen, was wurde operiert, wie ist die Diagnose der Schilddrüse, sowas. Gibt es von den Kollegen, Kolleginnen noch Ergänzungsfragen? Ja, wo genau haben Sie Fieber gemessen? Eine wichtige Frage, ich sehe das unten. Ja, ich habe das im Mund gemessen. Die Frau hat das im Mund gemessen. Sie können die Frage aber ruhig auch so stellen, indem Sie das sprechen, aber Sie können das auch in diesen Chat schreiben. Ich würde schon noch so zwei Fragen, würde ich schon noch stellen. Die Periode regelmäßig, ja, noch ist die Periode regelmäßig, ja. Die Gebärmutterentfernung war ja vor einem Jahr, also bis dahin war die Periode regelmäßig, eine gute Bemerkung. Also, Fragen würde ich noch stellen zum Schmerz. Es hieß nur, ich habe Rückenschmerzen. Ich würde noch fragen, können Sie den Schmerz beschreiben? Der Charakter des Schmerzes? Verstärkt sich der Schmerz? Wird er weniger? Ist er dauerhaft? Das haben Sie etwas gefragt. Wichtig ist noch der Schmerzgrad. Wie stark ist der Schmerz auf der VHS-Skala? Wenn Sie das fragen, die sagt die Patientin so zwischen 5 und 6 ist der Schmerz, eher 5. Was könnte man noch fragen oder was würden Sie noch fragen? Es ist eine Patientin, die Fieber hat. Haben Sie jetzt was dagegen genommen, eingenommen? Nein, ich habe bisher nichts dagegen eingenommen. Kein fiebersenkendes Mittel. Ich würde die Frage der Reiseanamnese noch stellen. Ich wollte Ja. diese Frage stellen, aber ja. Ja, Sie wollten sie Ja. stellen. Ja, gut. Also wenn Sie fragen, waren Sie in letzter Zeit, haben Sie eine Fernreise gemacht, waren Sie im Ausland? Dann würde die Patientin sagen, ich war im Februar, war ich für 2 Wochen in Tunesien. Sagt die Patientin, im Februar, also jetzt vor 8 Wochen war sie in Tunesien. Da ging es mir aber gut, da ging es mir Indonesien oder gut. Tunesien? Tunesien, Tunesien. Da ging es mir aber gut. Ich hatte da war alles in Ordnung. Darf ich fragen? Ja. Haben Sie jemanden in Ihrer Umgebung mit ähnlichen Beschwerden? Habe ich Nein, gefragt. das hat der Kollege auch schon gefragt, ob es jemanden noch im Umfeld gibt. Nein, ich kenne keinen. Die sind alle gesund. Meine Familie ist gesund und auf der Arbeit auch nicht. Ich arbeite übrigens als Sekretärin bei einem Steuerberater. Das ist mein Beruf. Ja. Beruf habe ich vergessen. Ja. Würden Sie Covid-19-Impfung durchgeführt? Habe ich im November gemacht. Im letzten November war eine Covid-Impfung gemacht. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, habe ich noch nie gehabt so. Dankeschön. Ja. Ja, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann lasse ich Sie jetzt einige Minuten in Ruhe. Strahlen die Rückenschmerzen irgendwohin aus? Herr Nippes, Nein. Ja. zum Beispiel in dem Krankenhaus, Patient fragen uns, warum fragen Sie, wo habe ich meine Temperatur gemessen? Wie können wir Ja. diese Antwort geben? Für die Patienten, was kann ich sagen? Verständlich erklären. Also wenn der Patient sagt, ich habe Fieber, Ja. dann würde ich als erstes mal fragen, ja, wann haben Sie gemessen und wo haben Sie gemessen? Dann sagt der Patient vielleicht entweder im Ohr. Es gibt ja Fieberthermometer im Ohr oder an der Stirn oder im After, rektal. Am schlechtesten ist axillär, das ist sehr ungenau. Dann sagt in diesem Fall die Patientin im Mund. Und dann notieren Sie sich vielleicht auf Ihren Bogen oral gemessen. Aber Natürlich sollten Sie auch fragen, wie hoch ist das Fieber? Ja. Ja. Aber Patient fragt, warum fragen Sie diese Fragen zu Dann würde mir? ich sagen, es ist wichtig zu wissen, wo man das Fieber misst, weil es gibt Unterschiede in der Körpertemperatur. Wenn Sie zum Beispiel in der Achselhöhle messen, dann ist das etwas ungenauer durch den Schweiß, durch die Feuchtigkeit. Man muss zumindest wissen, wo Sie gemessen haben. Wenn jemand sagt, ich habe unter der Achselhöhle gemessen 39,2, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man das oral misst, die Temperatur oder rektal, dann ist die Temperatur noch etwas höher. Ja? Also Sie sollten es schon ruhig fragen, wo haben Sie gemessen oder womit haben Sie gemessen. Es gibt heutzutage so viele Methoden, Fieber zu messen. Sie wissen das vielleicht aus der Sache von Covid. Dann gibt es Detektoren an Flughäfen, die messen Ihr Fieber auf 2, 3 Meter Entfernung, über eine Sonde. Da gibt es schon sehr technische Möglichkeiten natürlich, ne? Ja. Gut. Ja, Dankeschön. ich würde jetzt sagen, ich lasse Ihnen. Ja. Ja. Ich möchte Ihnen ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Darf ich machen? Bitte. Ja. Es handelt sich um Frau Petra Schneider. Sie ist 48 Jahre alt und ist 24. November 1977 geboren und 1,69 Meter groß und 66, wiegt 66 Kilogramm. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen bestehender Müdigkeit, Fieber und Luftnot beim Treppensteigen vor. Ja, jetzt könnten Sie sagen, die Patientin stellte sich wegen seit 2 Tagen bestehender febriler Temperaturen, Fatigue und Dyspnoe. Fatigue, ah ja, Fatigue Ja, und Fatigue Dyspnoe. und Dyspnoe Dyspnoe. beim Treppensteigen oder bei körperlicher Belastung vor. Ja, Da hätten Sie noch ein paar Fachbegriffe, ja? kann ich anfangen? Ja, Wieder? Ja. febrile Temperaturen und wissen Sie, wie hoch das Fieber ist, die febrile Temperatur? Ja, die Patientin gab an, dass die Temperatur 39,2 beträgt war, sorry. Wo gemessen, wissen Sie das? Wo? Ja, ich habe das schon gehört, kann ich das sagen? Ja, können Ja, Sie mich? durch den Mund. Oral, Do, oral, oral, ah, so oral. oral, Ja, ja. oral. Ne? Oral, ja. Gut, danke. Fahren Sie bitte fort. Ja, die Patientin gab an, dass sie gleichzeitig Schmerzen in der Rücken, besonders auf der rechten Seite, haben und klagte sie über Husten mit Auswurf. Die Farbe des Auswurfs ist sie hat braunliche mit einem braunen Auswurf und dann Begleitsymptom klagte sie über Schwitzen, Schüttelfrost, ja, und in der vegetativen Anamnese es gab sie an, Dysurie und Geruch im Urin und Inappetenz und Insomnia wegen Okay, der gut. Jetzt Schmerzen. versuchen wir nochmal. Danke erstmal. Sie haben das sehr gut aufgelistet, aber für meinen Begriff noch ein bisschen zu wenig medizinische Ausdrücke. Ja. Sie haben gesagt, sie berichtet über einen Schmerz im Rücken. Da können Sie ruhig sagen, über einen rechtsdorsalen Schmerz. Dorsal, rechts. Ja, dorsal, Okay, sehr rechts. schön. Echt so sein ist schön. Ohne Fortleitung, ja, ohne große Fortleitung. Das wurde ja auch noch mal gefragt. Sie berichtet über Tussis, ja, Tussis und über mit bräunlichem Expektorans. Tussis bei bräunlichen ja, ich weiß, ich kenne Expektorans das. oder Auswurf, nicht? Oder Expo. Sekret, bräunlichem Auswurf, Expektorans, bräunlich. Freundlich, Dann haben ja. wir Tussis da drin. Dann für Sie berichtet über Schwitzen, da sagen Sie vielleicht ruhig Hyperhidrosis. Hyperhidrose, ja. Hyperhidrosis, ne? Wäre noch wichtig. Ja, die Dysurie haben Sie be bemerkt und Sie haben, dann sagen Sie ruhig und Sie beobachtete einen Fötiden oder einen unangenehmen Fötor im Urin. Der Urin riecht fötide. Fötide ist ein Ausdruck für, es ist kein angenehmer Geruch. Ja, es ist ein unangenehmer Geruch. Ja, das Riechen. Ja, der Urin riecht nicht gut. Ja, das merken Patienten, wenn der Urin seinen Geruch verändert. Ja. Also Urin ist, sie hat eine Dysurie und der Urin ist fetide und sie hat gesagt, der Urin, die Urinfarbe ist etwas trübe, ein trüber Urin, ne? Nicht klar. Ne? Ja, gut. Was hat die Patientin sonst noch berichtet? Das sind, glaube ich, die Akutsymptome. Ist die Patientin sonst gesund? Hat sie chronische Erkrankungen? Normalerweise ist die Patientin gesund, ja. Was hat sie für chronische Erkrankungen? Als chronische Erkrankungen sind Hyperkoleosteronämie, Hypothyroide und Cholezystitis bekannt. Ja, die Patientin hat gesagt, sie hat eine vergrößerte Schilddrüse. Sie hat nicht gesagt, sie hat eine Überfunktion oder Unterfunktion. Sie hat eine vergrößerte Schilddrüse. Kennen Sie da den Begriff für eine vergrößerte Schilddrüse? Stroma. Stroma, genau, die Stroma, kennt ja. das. Und sie hat gesagt, sie hat zwei Knoten auf der rechten Seite der Schilddrüse. Wie würden Sie dann die Diagnose sagen? Was hat sie? Eine Stroma? Nodular Nodosa, Stroma, Stroma ja. nodosa. Stroma Ja, das Nodosa. wäre jetzt die medizinische Diagnose. Sie hat eine Stroma nodosa. Wir wissen nicht, ob es eine Hyperthyreose ist oder eine Hypothyreose. Sie nimmt ja auch ein Medikament. Ja, die Patient gab an, dass sie Entschuldigung, die Ötrox einnehme, Ötrox Euthyrox, einnehme, Euthyrox, Euthyrox, Ötrox, Euthyrox, ja. Wenn Sie ein Medikament nicht kennen, fragen Sie die Patientin, sagen Sie ruhig, können Sie mir das noch einmal buchstabieren, das Medikament? Manchmal, ich kenne auch nicht alle Medikamente. Dann muss man sich das buchstabieren lassen oder man schreibt es sich irgendwo auf und sagt, gut, ich kläre das. Ja, in der roten Liste oder im, ne, im Internet. Gut, sie nimmt Euthyrox. Welche Dosierung? 50 Mikrogramm 50 Mikrogramm, morgens. einem pro Tag morgens. Ne? Ja. Was nimmt denn die Patientin sonst noch ein? Sie sagen, sie hat eine Hypercholesterinämie und Hyperlipidämie. Was nimmt sie da? Dagegen nehmen Sie Ezetimib und Rosuvastatin 20 Milligramm morgens. Ja, und Ein. Ezetimib, wissen Sie die Stärke? Ja, Ezetimib, normalerweise benutzen wir dieses Medikamente bei der Hyperkoleosteronämie, um die LDL Ja, zu aber welche Stärke? Welche Dosierung? 1. 10. Ach, sorry, 1. 10. Okay, 10 sorry, 10. Milligramm. 10 Milligramm, Ja, ja. 10 Milligramm. Das ist Ezetimib. Also wir haben Euthyrox, wir haben Rosuvastatin, Ezetimib und dann haben Sie noch was erzählt, sie hat Probleme mit der Galle. Was hat sie denn mit an der Galle? Ja, bei ihr wurde vor 2 Jahren einen Gallenstein festgestellt und gleichzeitig Gallenblaseentzündung. Ja, das war vor 2 Jahren. Da kann man sagen, vor 2 Jahren wurde bei ihr hatte die Patientin eine Cholezystitis und es wurde eine Cholelithiasis festgestellt. Cholelithiasis, ja. Kolle oder Scholle? Ist egal. Manche in Kolle, Deutschland okay. sagen sie Chole, manche sagen Cole, das ist egal. Ja, das überlasse ich Ihnen. Aber den Begriff sollten Sie bringen. Nicht Gallenstein sagen, sondern Cholelithiasis. Ja? Ja, Kolelithiasis, ja. Ja, können Sie auch sagen. Aber wichtig ist, dass Sie den Begriff sagen. Ja? Und nicht sagen Gallenstein. Okay. Ja? Okay. Gut. Yes. Ja, das ist ja der Gegenstand auch der Prüfung, ne? Also die Fachspracheprüfung. Da sollten Sie möglichst viele medizinische Ausdrücke bringen. Ist die Patientin schon einmal operiert worden? Wegen der Unterschenkelknochenbruch wurde bei Überlegen Sie Patienten bitte mal jetzt den Fachausdruck. Osteosynthese durchgeführt. Na, das ist die Therapie. Was war die Diagnose? Diagnose, Tibia Fraktur. Ja, es war eine Unterschenkelfraktur von Tibia und Fibula. Ja, sie hat gesagt, beide Knochen waren gebrochen, beide. Also die Tibia, das Schienenbein, und die Fibula, das Wadenbein. Na? Und wissen Sie, wann das war? Wie alt war die Patientin da? Was haben Sie gesagt? Wie alt war die Patientin da, als dieser Unfall passiert? Ah, ja, 30 Jahre alt. 30 Jahre, okay. Also wurde die Patientin denn sonst schon mal operiert? Bei der Patientin wurde Hysterektomie durchgeführt. Ja, wann war das? Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Die Hysterektomie, wann war die? Wann? Vor einem Jahr. Okay. Ich würde bei Operationen möglichst immer chronologisch das sagen, weil sonst vergessen Sie die erste Operation der Patientin. Was war die erste Operation in dem Leben der Patientin? Als sie Kind war, wurde bei ihr mit 10 Jahren Tonsillektomie durchgeführt. Ja, sagen Sie ruhig Folgendes. Welche Operationen wurden durchgeführt? Dann sagen Sie möglichst chronologisch die erste im Leben. Das heißt, im Alter von 10 Jahren eine Tonsillektomie. Ja? Im Alter von 30 Jahren eine Osteosynthese des Unterschenkels wegen einer Tibia- und Fibulafraktur. Und vor 2 Jahren eine Hysterektomie. Wissen Sie warum? Was war die Grunddiagnose? Sie habe von Myoma gelitten. Myome, Ja, wegen wegen Myoma. Uterusmyomatosus. Uterusmyomatosus wäre wahrscheinlich eine durchaus Diagnose. Und dann wurde eine Hysterektomie durchgeführt. So, gibt es sonstige Risikofaktoren bei der Patientin? Raucht sie? Sie rauche 10 Pack Years. Sie raucht seit 20 Jahren 10 Zigarette pro Tag. Okay. Ja, das ist viel, aber nicht zu viel. Okay, aber sie raucht. Also Ja, das sie als raucht. Bemerkung, sie raucht. Gut, und Alkohol? Ja, ein, zwei Glas, sie trinke ein, zwei Gläser am Wochenende, Okay. gelegentlich. Okay. Können Sie mir etwas zu Ihrer Familie sagen? Familienvorgeschichte. Ja, ihr Vater, ja, ihr Vater leidet an Arteriehypertonie und er ist 79 Jahre alt und auch er leidet an eine Mitral- oder Tricuspidal-Valve-Insuffizienz. Was Die sagen? Klappe, die Herzklappe, die von der linken Herzkammer in die Hauptschlagader geht, die hat einen ganz speziellen Namen. Ja, Mitral. Nein. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Aortenklappe. Das ist die Aortenklappe. Aortenklappe, die geht in die Aorta. Ja, von dem linken Ventrikel in die Aorta ist die Aortenklappe. Aortenklappe. Ja? Die Mitralklappe ist vom Vorhof in die linke Herzkammer. Die Tricuspidalklappe ist auf der rechten Herzseite. Ja? Also das ist die Aortenklappe. Und wenn die Aortenklappe nicht richtig schließt, wie heißt die Diagnose dann? Entschuldigung, ja. Aortenklappen? Aortenklappeninsuffizienz kann man sagen. Insuffizienz. Ja. Ja, das ist die Insuffizienz. Das heißt, die Klappe schließt nicht richtig. Und während die Klappe zu eng ist und sich nicht richtig öffnet, wie heißt die Diagnose dann? Aortenklappenstenose. Stenose, ja. Ja, Aortenklappenstenose ist die verengte Aortenklappe und die Aortenklappe, die nicht richtig schließt. Eigentlich müsste sie schließen, sonst gibt es Pendelblut. Das ist die Aortenklappeninsuffizienz. Ganz Ja. schlimm wird es auch, wenn es ein kombiniertes Aortenklappenlithium ist. Aber Aortenklappeninsuffizienz ist schon ein wichtiger Fachausdruck, weil er kommt doch häufiger vor, auch Aortenklappenstenose. Na? Ja? Okay. Gut, das ist der Vater. Und die Mutter? Ja, Mutter, ihr Mutter, ja, ihr Mutter wurde ist vor 5 Jahren 5 Jahren einem Blinddarm ja einem Blind ja bei ihrer Mutter wurde ein Blinddarmkarzinom festgestellt. Darmkrebs. Darmkrebs. Die Patientin hat gesagt, Darmkrebs. Darmkrebs. Was ist da die häufigste Diagnose? Welcher Teil des Darmes hat am meisten ein Karzinom? Wahrscheinlich das Kolon. Ja? Kolonkarzinom, ja. Kolonkarzinom. Nicht? Also Appendix ist eher seltener, ist ein Zufallsbefund oft, wenn der Appendix auch ein Karzinom hat. Aber sie hat gesagt, an einem Darmkrebs wurde sie operiert und mit Chemotherapie. Das war vor 5 Jahren. Sagen Sie möglichst immer, die 79-jährige Mutter hatte vor 5 Jahren ein Kolonkarzinom mit anfolgender OP und Chemotherapie. Ja. Und was hat sie noch an Diagnose? Noch eine andere Ja, Diagnose. sie leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Ja, sie leidet an. Okay, okay. Gibt es Geschwister? Ja, sie habe eine Geschwister und Eine Schwester? auch Eine Schwester? eine Schwester. Sie habe eine Schwester und sie hat auch eine Gallenblasenentzündung. Nee, Cholezystitis. Nee, die Schwester hatte eine Operation. Cholestektomie. Ja, Cholezystektomie hatte die Schwester vor einem Jahr. Ja. Wir wissen nicht die Diagnose genau, was dahinter steckte, aber sie hatte diese Operation. Ne? So, was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, aufgrund von anamnestischen Angaben Verdacht auf eine Pneumonie und gleichzeitig haben wir Urosepsis, Harnwegsinfektion, Ja, ja, kann man sagen, es tut ihr rechts hinten, rechts dorsal weh. ja, Sie haben die Patientin bisher nicht untersucht. Wenn Sie die Patientin auskultieren, perkutieren und vielleicht das Nierenlager abklopfen, dann kann es sein, dass es eher da schmerzhaft ist, dass sie da Schmerzen hat. Es kommt natürlich die Diagnose in Frage, rechtsbasale Pneumonie. Das kann sein. Es kann sein, eine Pyelonephritis in der Ecke. Denken Sie aber auch dran, sie hat ja noch Gallensteine. Sie hat Ja. bekannte Gallensteine. Auch da könnte die Galle eventuell mit eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, Verdacht auf rechtsbasale Pneumonie mit der Dyspnoe, das relativ hohe Fieber, kommt in Frage, aber auch eine Pyelonephritis. Das ist sicherlich aufgrund des trüben Urins, des fetiden Urins, der Dysurie, muss man daran denken. Und natürlich, das werden Sie ja dann mit einbeziehen nach Ihrer körperlichen Untersuchung, dass Sie diese Dinge alle untersuchen lassen, wie Urin und so weiter. Gut, ja, es war so ein bisschen von den Diagnosen her so, es war eine Region, aber es konnten verschiedene Organsysteme eben betroffen sein. Ne? Mein Wunsch an Sie, überlegen Sie in der Vorbereitungszeit für eine Prüfung, dass Sie möglichst viele Begriffe in Fachsprache übertragen, übersetzen. Möglichst viel. Ja, so gut das geht. So gut Sie da Zeit haben. Wenn Ihnen etwas nicht einfällt, nicht zu lange warten, sondern dann gehen Sie zum nächsten Thema. Aber das ist schon wichtig und ich glaube, da wird auch in der Prüfung durchaus Wert drauf gelegt, dass Sie eben Fachsprache anwenden und Begriffe kennen. Und Sie kennen viele Begriffe, aber Sie müssen sie auch hier abrufen. Das ist immer das Problem. Und übersetzen. Ja, das ist das Problem. Gut, ja. Erstmal vielen Dank, gute Erholung und ich hoffe, dass dieser Link, den ich jetzt bekommen habe, dass ich den Link das nächste Mal auch dann einsetzen kann. Entschuldigung, darf ich Ja. eine Frage stellen? Zwei Ja. Fragen. Ja. Eine Frage über nach Entschuldigung nach Liptruset. Die Patientin hat uns gesagt, morgens einnehmen. Aber Liptruset, ich weiß, dass Antilipidemika im Abends Ja, einnehmen. das ist richtig. Es bezieht sich auf die frühere wurden die Lipidsenker, die Cholesterinsenker immer abends eingenommen. Aber das Rosuvastatin und das Atorvastatin sind zwei Lipidsenker, Cholesterinsenker, die eine andere, etwas andere chemische Struktur haben. Und die kann man, das können Sie auch nachlesen im Beipackzettel. Ich habe das zufällig letztens auch gelesen. Sie können sie entweder morgens oder abends nehmen, das ist egal. Die alten, wie früher Simvastatin zum Beispiel, ja, der Klassiker. Früher war es Mevinacor. Das sollte abends eingenommen werden. Aber die neueren Atorvastatin und Rosuvastatin können Sie auch morgens einnehmen. Wir wissen, dass viele Patienten eine bessere Compliance haben, wenn sie Medikamente morgens einnehmen, weil da denken viele mehr dran als abends. Viele vergessen manchmal abends die abendliche Medikamenteneinnahme. Atorvastatin, Rosuvastatin geht auch morgens. Deswegen kann man das durchaus empfehlen. Und Ezetimib auch. Ezetimibe auch.